Danke euch. Ich würde mich jetzt freuen, wenn ihr kurz eure Handylichter einschalten könntet. Für ein kleines Licht am Meer, okay? Danke. Geknallte Türen, zerbrochene Gläser und dein Glück ist schwer und klein wie Eis. Ein Schlachtfeld und zwei müde Krieger haben wir jetzt den tiefsten Punkt erreicht. Doch ich geb nicht auf. Nein, ich gebe noch nicht auf. Schau nur, mein Herz schlägt immer noch genauso laut. Hab immer fest an uns geglaubt. Oh baby, komm schau nur, mein Herz schlägt immer noch genauso laut wie am ersten Tag mit dir. Wann haben wir uns bloß so verändert? Nicht geheult und vergessen, wie man lacht. Kann uns im Spiegel kaum erkennen. Ist es vorbei? Ist unser Glück Schachmatt? Genauso laut, hab immer fest an uns geglaubt.